Ulrich Tilgner in Teheran. Es ist also schwer, es ist mühselig, verlässliche Informationen aus dem Iran zu bekommen. Und besonders die ausländischen Fernsehjournalisten haben es schwer, denn sie dürfen ja nicht mehr drehen. Wie reagieren dann die Fernsehredaktionen? Darüber spreche ich nun mit Kai Gnifke. Er ist Chefredakteur von ARD aktuell. Guten Morgen, Herr Gnifke. Schönen guten Morgen. Ja, inzwischen senden ja auch Tagesschau und Tagesthemen Filme von Internetplattformen wie zum Beispiel YouTube, also Amateurfilme. Die sind sozusagen zur Hauptquelle der Bildberichterstattung aus dem Iran geworden. Laufen die den Profis inzwischen den Rang ab, Herr Gnifke? Na, ich würde da kein solches Konkurrenzverhältnis aufbauen wollen. Wir stehen vor einer ganz neuen Situation. In früheren Zeiten, in Krisensituationen haben wir immer das Problem gehabt, dass wir keine Quellen mehr hatten, dass wir keine Bildquellen mehr hatten, dass wir keine Informationen mehr bekamen. Jetzt merken wir plötzlich, dass das, worüber wir jahrelang diskutiert haben, der sogenannte User-Generated Content, also wenn Nutzer uns selbst ihre gedrehten Videos schicken, dass das tatsächlich dieses Manko ein bisschen kompensieren kann. Das empfinde ich als Bereicherung und nicht als eine Konkurrenz zum klassischen Bildjournalismus. Insofern würde ich nicht so eine Formulierung wählen, hat den Rang abgelaufen. Es ergänzt plötzlich unsere Berichterstattung und das ist gut so. Reiz, die haben natürlich einen großen Reiz. Man fühlt sich ja also unmittelbar in das Geschehen versetzt, wenn da so mit einer wackeligen Handykamera auf der Straße gefilmt wird. Aber das Verständnis, also die Einordnung, also alles das, was Ulrich Tilgner gerade geschildert hat, ja, der mit vielen Menschen spricht und dann gewichtet, das fehlt ja. Ja, das versuchen wir ja zu kompensieren, indem wir für die ARD einen Korrespondenten in Teheran haben mit Peter Metzger, der uns dann zu den Bildern, die wir gezeigt haben, auch wiederum die Einschätzung und Gewichtung liefern kann. Also ich glaube, das Gesamtpaket ist es, wenn man sich nur auf die Amateurvideos stützen würde, dann wäre das sicher ein Problem. Aber in dem Gesamtpaket, auch mit der Einschätzung von vor Ort, mit den Menschen, die wie Ulrich Tilgner in der Stadt sich bewegen, mit Leuten reden, ich glaube, dann kann man ein relativ gutes Bild zeichnen von der Situation vor Ort. Wenn ich mal an die Tagesthemen- und Tagesschau-Sendung von gestern denke, dann gab es so diese wackeligen Handybilder. Da ist dann auch immer eingeblendet Amateurfilm via Internet, manchmal auch gestern, vorgestern, was auch immer. Und dann gibt es diese wunderbar gestochen scharfen Bilder. Da ist dann gar nichts eingeblendet. Wo sind die denn her? Das sind die Bilder, die wir über die Eurovision, also über den internationalen Bildaustausch bekommen, die von der staatlichen Fernsehgesellschaft IRIB stammen. Die geben nach wie vor ihre Bilder ein. Das sind dann meist die offiziellen Verlautbarungen. Über diesen Kanal bekommen wir keine Bilder von Demonstrationen zum Beispiel. Hm. Da sind wir eben darauf angewiesen, was uns die internationalen Bildagenturen liefern. Und die greifen im Moment nur noch auf Amateurmaterial zurück, dass sie versuchen, so gut es geht, zu verifizieren und uns dann zur Verfügung stellen. Herr Knipfe, auf der Seite von tagesschau.de ist ein Absatz zu finden. Da steht eben, dass Sie auf diese Bilder aus den Internetplattformen angewiesen sind. Und da steht wörtlich, dadurch wächst die Gefahr, dass manipulierte Aufnahmen verbreitet werden und dass Ihre Redaktion die Bilder auf technischem und inhaltlichem Wege nach bestem Wissen und Gewissen überprüft. Wie prüfen Sie? Ja, also zunächst einmal nehmen wir die Dienste in Anspruch, die internationalen Bildagenturen wie Reuters oder AP zur Verfügung stellen. Die übernehmen eine solche Prüfung. Dann schicken die uns das weiter, schreiben aber oft dann auch dran, wir übernehmen keine Gewähr dafür, wo das gedreht worden ist, wann das gedreht worden ist und ob es authentisch ist. Auch auf den Agenturmeldungen, Entschuldigen Sie, das Unterbrechen von Reuters, steht inzwischen obendrauf die Berichterstattung und in Teheran unterliegt Beschränkungen der iranischen Behörden. Aber ich meine jetzt die Filme, die aus dem Internet sind. Ja, ja, wie gesagt, auch das ist die Quelle für die Agenturen, das überliefern die uns. Mhm. Aber wir müssen dann gucken, dass wir bei uns in der Redaktion nochmal mindestens so etwas wie eine Plausibilitätsprüfung übernehmen. Gibt es markante Punkte, die man wiedererkennen kann? Und am Ende bleibt nur die Möglichkeit zu sagen, wir können nicht sagen, von wann es ist und wir können nicht sagen, von wo es ist, aber wir halten es für so plausibel, dass wir es in unsere Berichterstattung integrieren, aber sehr deutlich markieren, nicht nur per Schrifteinblendung, sondern auch im Text, dass wir nicht sagen können, ob es tatsächlich an diesem Tag und an diesem Ort aufgenommen worden ist. Aber ich glaube, wenn man bestimmte Quellen anzapft, die bereits seit mehreren Tagen wiederholt Bilder liefern, bei denen man zum Beispiel auch sagen konnte, jawohl, das war zutreffend, das ließ sich verifizieren, dann kann man, glaube ich, mit dieser Einschränkung journalistisch verantwortbar auch auf solche Quellen zurückgreifen. Aber Herr Gnifke, kann man Bilder überhaupt unter Vorbehalt zeigen? Die haben ja so eine starke Macht. Also der Hans Kleinstauber, der Medienwissenschaftler, hat gerade in diesem Zusammenhang wieder gesagt, Bilder erscheinen uns immer als Realität, selbst wenn sie es nicht sind. Ja, aber das ist eine so akademische Diskussion, da kann ich immer nur fragen, ja Freunde, wollen wir denn die Situation wieder haben, wie wir sie in den Kriegen in Kuwait oder hatten, bei Desert Storm, wo wir keine Bilder hatten und dieses Manko ganz furchtbar als einen Missstand wahrgenommen haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zumindest in Teilen die fehlende Berichterstattung zu kompensieren. Diese Gelegenheit würde ich mir auf keinen Fall nehmen lassen durch eine, ich sag's nochmal, eher akademische Diskussion. Oh Gott, das könnte fast falsch sein. Ich glaube, unser Job muss es sein, diese Quellen zu gewichten, zu bewerten und im äußersten Falle auch den Zuschauern klar zu sagen, wir können keine Garantie dafür übernehmen, aber es ist nach unserer Einschätzung sehr plausibel, dass es sich hier um Demonstrationen heute in Teheran handelt. Und befürchten Sie langfristige Folgen für den Bildjournalismus? Nein, wie ich eingangs sagte, ich glaube, es ist eine Ergänzung. Und wir wären töricht, wenn wir dieses Mittel nicht nutzen würden. Aber es wird den klassischen Journalismus, auch den klassischen Bildjournalismus, zu keiner Zeit ersetzen können. Kai Knifke war das, der Chefredakteur von ARD aktuell. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Knifke. Gerne. Deutschland.